alljährlich im Fokus des Max-Ophüls-Festivals und des dazugehörigen Preises die hoffnungsfroh als die jungen Wilden bezeichneten Filmemacher aus dem deutschsprachigen Raum, sprich die Nachwuchstalente. Von den 160 Filmen des diesjährigen Festivals konkurrierten in den vergangenen Tagen 60 um einen Preis. Gestern Abend war die Preisverleihung, den Trommelwirbel. Den holen wir jetzt imaginär nach, und zwar zuallererst für die italienische Regisseurin Tizza Covi und ihren österreichischen Partner Rainer Frimmel, die den Max-Ophüls-Preis 2013 bekamen für den Film Der Glanz des Tages. Daneben wurden noch 12 weitere Auszeichnungen vergeben, so viele Preise. Und bevor wir einen der Prämierten, nämlich Rainer Frimmel, selbst zu seinem Film Der Glanz des Tages hören, sprechen wir mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke über den Abend gestern und natürlich das Festival. Noch, oder man kann auch sagen, schon wieder ist sie im Übertragungswagen für uns in Saarbrücken. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, es ist ein angenehmer Morgen für Sie, denn ein gutes Festival machen meist auch gute Partys aus. Wie war denn die gestern Abend nach der Preisverleihung? Sie war sehr lange und ausgelassen, weil die Anspannung einfach weggefallen ist. Für viele Regisseure ist es ja das erste Mal, dass sie einen Film der Öffentlichkeit präsentieren. Und gestern konnte dann einfach gefeiert werden. Aber ohnehin sind die Nächte in Saarbrücken immer lang, weil es um 24 Uhr den Night Talk in der Garage gibt. Das ist so der Festival-Treffpunkt. Dort kann man die Filmemacher kennenlernen, dort lernen sich die Filmemacher eben auch selbst kennen, und da wird viel diskutiert. Und gestern bei der Preisverleihung hat es aber auch noch eine schöne Episode gegeben. Hannelore Elsner hat den Publikumspreis überreicht an Aaron Niemann für seinen sehr ausgelassenen Kostümfilm Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Dann stand der Regisseur auf der Bühne und meinte: Frau Elsner, übrigens war ich vor 8 Jahren auf einem Set Iraner. Ich musste Ihnen immer den Kaffee holen. Und das ist doch schön, vom Kaffeeholer zum Regisseur. Also in der deutschen Kinowelt scheint doch alles in Ordnung. Ja, in der deutschen Kinowelt scheint alles in Ordnung und vor allem auch in Saarbrücken weiterhin ein beliebter Treffpunkt. Es hat ja in den letzten Jahren auch immer mehr Konkurrenz gegeben, etwa von der Sektion Perspektive deutscher Film auf der Berlinale. Wo unterscheidet sich denn das Treffen in Saarbrücken, oder gräbt man sich da inzwischen gegenseitig die guten Filme ab? Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen, sondern hier steht der Nachwuchs einfach im Scheinwerferlicht. Ich meine, die Berlinale, da läuft man auf dem internationalen Festival, aber die Perspektive deutscher Film ist eine Sektion unter vielen. Und hier ist man eben wirklich im Mittelpunkt. Und die Festivalmacher und Macherinnen wissen eben auch, das Lampenfieber des ersten Auftritts aufzufangen. Und man schafft eine Atmosphäre, die den Austausch möglich macht. Also es gibt ein Rahmenprogramm, wo junge Filmschaffende auf alte Hasen treffen, auf Filmverleiher, gestandene Produzenten und Fernsehredakteure. Also es wird so auch in die Zukunft geblickt, und das ist hier auch eine Kontaktbörse. Aus der Jury verlautete, es gäbe in diesem Jahr einen Trend zur technischen Perfektion, was eben diese jungen Filme betrifft. Was beschäftigt denn den deutschsprachigen Filmnachwuchs in diesem Jahr inhaltlich? Gab es wiederkehrende Themen? Ja, der Regie-Nachwuchs bekommt ja immer gesagt, dass er Geschichten erzählen soll, mit denen er sich auskennt. Und deshalb handeln ja viele Erstlingsfilme nun mal von ersten Beziehungen, vom Liebesschmerz, sind also Coming-of-Age-Geschichten. Und ich fand das aber dieses Jahr ganz spannend, dass diese ersten Annäherungsversuche nicht der Haupthandlungsstrang waren, sondern dass es in den Geschichten hat man junge Helden und Händelinnen kennengelernt, die sich erst einmal mit ihrer Kindheit auseinandersetzen mussten, die hart war, weil sie aus desolaten Familienverhältnissen kommen, die sich auch mit sozialen Alltagskonflikten konfrontiert sehen. Da bleibt gar nicht so viel Zeit zum Flirten, Ausgehen. Da ist man emotional verkrustet und da muss man erstmal sich selbst finden. Und das Schöne, finde ich, dabei ist eben, es ist nicht nur eine persönliche Nabelschau, sondern die Regisseure versuchen, ihre Geschichte wirklich immer in einem gesellschaftlichen Rahmen einzubetten. Wir haben im Radiofeuilleton zwei Gesprächspartner in dieser Kinostunde, die ihre Filme auch auf dem Festival vorgestellt haben. In Staudamm zum Beispiel nähert sich Thomas Sieben einem Amoklauf, und wir haben auch den Hauptpreisträger bei uns im Programm des 34. Max-Ophüls-Festivals, den Regisseur des Filmes Der Glanz des Tages, Rainer Frimmel. War das auch Ihr Favorit, Frau Lewicke? Ja, ich kann nur sagen, ich habe regelrecht glücklich das Kino verlassen und das Preisgeld von 36.000 Euro ist hier bestens aufgehoben, weil dieses Regieduo hat auch so eine ganz eigenwillige, zeitaufwendige Recherche betrieben. Das ist ja ihr dritter Film. Ihre beiden ersten Filme spielten im Zirkusmilieu. Dort haben sie eben auch Walter Sabel kennengelernt, der jetzt die Hauptrolle spielt. Und sie entwickeln eben aus der Lebensrealität, die sie dort vorfinden, ihre Geschichten. Und hier spielt Walter Sabel sich eben selbst einen Schausteller und er trifft auf einen Schauspieler, nämlich auf Philipp Hochmeier, der sich selbst spielt. Und das sind so zwei Improvisationskünstler. Walter Sabel ist ja immer gereist, musste sich immer auf neue Situationen einstellen. Und dieser Philipp Hochmeier muss sich eben immer neu erfinden. Das tut er über seine Bühnenrollen. Dabei bleibt er aber natürlich immer so eine reine Kunstfigur. Und der bodenständige Walter Sabel öffnet jetzt so seinen Blick für die schönen und auch traurigen Dinge des Lebens. Und der Zuschauer sieht danach das Leben auch ganz anders. Dankeschön an Anke Lewicke live aus Saarbrücken. Wir sprachen mit ihr über Festival und Preisverleihung Max Ophüls in diesem Jahr. Und wir bleiben beim frisch prämierten Film Der Glanz des Tages. Anke Lewicke hat es schon eindrücklich geschildert, indem es auch um viele Lebensfragen geht, die der Schauspieler Philipp Hofmeier und der Schausteller Walter Sabel ja in einer halb dokumentarisch, halb spielfilmisch angelegten Geschichte auch ganz, ganz unterschiedlich beantworten.